1. Jehu, der Wast, das sich Siebzigsonne habs in Samaria auf Hilton, schrieb Brief und die Stadt Befehlshaber, die Vornehmen und die Vormunder der Königsohn in Samaria, in denen Folgens mitteilt. 2. Sobald dieser Brief bei Juk eintrifft, die Son Jurs Hern, Streitwagen, Förder, ein befestigt Stadt und Waffen unter Jur Control hat. 3. Walt den Bessen und Farhigsten unter den Sonen Jurs Hern aus. Setzt ihn auf den Thronseins Vatters und kämpft für das Haus. Jurs Hern, 4. Sie jedoch waren sehr verängstigt und sagten, wenn schon die bei den Königer im Nichtstand halten konnten, why sollten wir dann in der Lage sein, uns zu behaupten, 5. Daraufhin sandten der Palastvorsteher, der Stadtvorsteher, die Vornehmen und die Vormunder jath die Nachricht, wer sind den Diener und wer den als Tun, was du uns befehlst. Wer werden den niemanden zum König machen, Handel, ysdir richtiger scheint 6. Jape schrieb ihnen einen zweiten Brief, in dem stand, wenn wirklich auf meine Seat side und meinen Befehlen gehorchen wollt, dann bringt mir morgen die Seat die Kopfe der Sonjurs Hern nach Jesriel, die Siebzig Königsohn lebten zu dieser Seat bei den Führenden Mannen der Stadt, die sie erzogen hatten. 7. Nachdem der Brief bei ihnen angekommen war, nahmen sie die Königsohn, Tokten al Siebzig Manor, legten ihr Kopfer in Korb und schickten sie Jehu nach Jesriel. 8. Als im ein Boot meldet, dass die Kopfer der Königsohn gebracht worden waren, befahl Jehu, sie bis zum Morgen in Zweihofen vor dem Toringang abzulegen. 9. Am nächsten Morgen tratte vor das Gesamtevokend erklart, seid unschuldigen dissentaten. ICH selbst habs war ein Verschworen gegen meinen Herrn angesettelt und ingetotet, doch wer hat all dies hier erschlagen, 10. Erkennt also, das kein Wort Jahwehs, das gegen das Hauser habs gesprochen hat, unerfolgt blate, den Jahweh hat ausgeführt, was a dirch seinen Diener Elia angekündigt hat 11. Anschließend totet Jade in Jesriel al, die vom Hauser habs übrig geblieben waren, einschließlich seiner Führenden Männer, seiner Vertrauten und seiner Priester, so dass niemand von ihnen entkam. 12. Danach brach auf und begab sich auf den Weg nach Samaria, als Bethigte Reicht, 13. Traf Jehu auf die Brüder Ahasjas, des Königs von Judah. Fragte sie, wer seid sie antworteten, wer sind die Brüder Ahasjas und sind gekommen, die Son des Königs und die Son der Königin Mutter zu Grussen 14. Daraufhin befahl nehmt sie lebendig fest, sie ergriffen die Zweien wirzig Männer lebendig, tobten sie und warfen sie in die Zistern von Bethigt, so dass keiner von ihnen u beliebte. 15. Als von dort weiterzog, begegnet Jonadab, dem Sohn Rechabs, der im Entgegen kam. Jehu grustin und fragte, bist du mir gegenüber so aufrichtig gesinnt, ychdir gegenüber bin, Jonadab antwortet, Jehu sagt, wenn das so ist, gib mir dein Hand, Jonadab gab ihm die Hand, woraufhin Jehu in zu sich auf den Wagen stagen ließ. 16. Dann sagt komm imit mir, damit du meinen Eifer für Jahweh sehen kannst, so fuhr imit im insanem Wagen weiter. 17. Nachdem in Samaria angekommen war, totet alverbliebenen angehorigen Ahabs in Samaria, bis das Haus Ahabs volstandig ausgelöscht hat, genor y Jahweh es dirch Elia angekündigt hat. 18. Danach versammelte Jehu das Gesamtevokend erklart, Ahab hat dem Bullner wenig gedient, Jehu word in jedoch mit grossem Eifer wären, 19. Beruft daher al Propheten des Baal, al sein Diener und al sein Priester zu mir, niemand darf fällen. Den ICH plain ein grosses Opferfest für den Baal, und wer nicht erscheint, word nicht am Leben bleiben, Jehu handelte debi jedoch mit List, die Balverera zu vernichten. 20. Jehu befahl ihnen ein feierlich Versammlung für den Baal auszurufen, was sie auch taten. 21. Jehu sandte Boten dirch. Ganz Israel, woraufhin al Balverera erschienen, so dass niemand fällte. Sie betreten den Tempel des Baal, der von einem und zum anderen volstandig gefüllt war. 22. Danach befahl dem Aufseher der Kleiderkammer, gib Gewande für al Balverera heraus, diese gab ihnen die Gewande. 23. als Jabe Zusammen mit Jonadab, dem Sohn Rechabs, den Balstempel Betrat, Weiser die Balvereren, such Genor und Stelt Sicher, das sich hier unter u kein Diener Jahwes befindet, Sundern or Schleslich Balverera, 24. Anschließend ging the Hinian M. Schlacht und Brandopfer dazu bringen. Jade hat Jedok draußen Aktsig manipostiert und ihnen befohlen, wer Orchner einen der Manner in Common last, die ICH Uku begib, wer darfer mit seinem eigenen Leben bussen, 25. Nachdem das Brandopfer Volendit hat, befahl Jade den Leibwachten und Ephysiren, get Hinian und Totet SIE al, last niemand den entkommen, SIE Toten die Balverera mit dem Schwert, schlepten die Leichen hinaus und warfen SIE weg. Die Leibwachter und Offizier drangen bis in den Hintersten Bereich des Balstempels vor. 26. SIE holten die Askerasol aus dem Balstempel und verbrannten SIE. 27. SIE zerschlugen den Gotzenstein des Ball, rissen den Balstempel nieder und verwandelten in ein Latrine, die bis heute dort existiert. 28. Auf dies Weise rottet Jade die Balvererung aus Israel aus 29. Denik which Jao nicht von den Sunden Jero beams, des Sohns Nebets, AB, Dirch die Dizer Israel zur Sunde Verfert hat, insbesondere von der Verehrung der Goldenen Kalber in Bethel und Dan 30. Jawe sprach zu Jao, weil du das Gettenest, was mir gefault, und Janor nach meinem Willen mit dem Hausahabs verfahren bist, sol len den nach kommen bis zur vierten Generation auf dem Thron Israel sitzen, 31. Jade Jedok aktit nicht darauf, von ganzem hasen nach dem Jeset Jahwes des Gottes Israels, zu leben, which nicht von den Sunden Jero beams ab, zu denen dieser Israel verfert hat. 32. In Gina Zit began Jahwe, tail Israel zu verkleinen, in dem Hazael SIE in gesamten Grenzgebiet Israels besiegt und unterworf. 33. O erobert das gesamte Land Gilead Ostlich des Jordans, einschließlich der Gebiet der Gadita, Rubeniter und Manassita, von Aror am Fluss Arnon bis Gilead und Basin. 34. Die Ubrigen Taten Jews, als, was a Volbracht, und sein Mutigen Handlungen sind im Butch der Chronik der Konige von Israel verzeichnet. 35. Jain starb und word in Samaria begraben, sein Sohn Johars word sein Nachfolger als König. 36. Jay regiert Israel act tunswanzig jar lang in Samaria.